Okay, wenn es schon so schön ruhig ist, dann begrüße ich euch erstmal ganz herzlich zu dem Vortrag heute Bauernkrieg und Marxismus von der Platypus Affiliated Society. Platypus wurde 2006 im Dezember in Chicago gegründet im Zusammenhang des Anti-Irak-Kriegsbewegung und allem, was dort stattgefunden hat, und organisiert seitdem Lesekreise, öffentliche Podiumsdiskussionen und Journalismus, die sich alle zusammen dem Problem und den Aufgaben der alten Linken der 1920er und 30er Jahre, der neuen Linken 60er und 70er Jahre und der postpolitischen Linken 80er und 90er Jahre befassen, um die Möglichkeit für emanzipatorische Politik in der heutigen Zeit zu erfragen. In dem Zusammenhang veranstalten wir auch noch weitere Veranstaltungen wie diese hier, bei den kritischen Einführungswochen hier an der Universität Leipzig. Beispielsweise gibt es diesen Freitag im Lukasbäcker, der ist direkt hier am Eck, eine sogenannte Coffee Break. Das ist eine Veranstaltung, wo man einfach hinkommen kann mit Themen, tagespolitisch irgendwie so Fragen über Marxismus, die man sich nie wirklich getraut hat zu stellen, oder sonst irgendwie ähnliche Sachen, und da kann man dann mit uns einfach in einer entspannten Runde drüber quatschen. Das Thema diese Woche ist so ein bisschen breiter gefasst, das stellen wir uns selber vor. Wir haben den Titel gewählt: Was haben Schnabeltiere mit dem Tod der Linken zu tun? Genau, also diesen Freitag, 17. Oktober, 13 Uhr im Lukasbäcker. Dann nächste Woche wird es auch noch Vorträge geben, unter anderem am Dienstag, 21. Oktober um 19 Uhr. Was ist Dialektik? Adorno und Bloch im Vergleich. Und am Mittwoch gibt es dann auch einen Filmabend mit Was war links im... Wo ist der Filmabend nochmal? Weiß das von euch? Kontor. Im Kontor. Das ist in der Eisenbahnstraße ganz am Ende oder in der Nähe von der Eisenbahnstraße. Ich glaube, die Straße heißt anders. 19 Uhr. Das wird auch nochmal bei uns in den Kanälen beworben werden. Ich bin ein bisschen schlecht vorbereitet, aber ich würde einfach mal von irgendjemandem einen Stift stibitzen und euch bitten, wer Interesse hat, kann seine E-Mail-Adresse in die auf diesen Notizzettel schreiben. Ja. Und genau, einfach, dann können wir euch nämlich, wir haben so ein Newsletter, da schreiben wir immer rein, so, okay, diese und jene Veranstaltung ist diese Woche, da habt ihr direkt die, ja, und da bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was gerade eben so im Schnabeltier-Kosmos alles passiert, hier in Leipzig, ja, weil wir haben beispielsweise auch dieses Jahr im November vom 13. bis 15. November gibt es hier in Leipzig die Europäische Konferenz, wo auch ganz viele so andere Ortsgruppen aus unterschiedlichen Ländern auch, teilweise aus den USA, teilweise aus England, teilweise aus Frankreich, vielleicht auch aus Griechenland, werden da kommen, aber wir laden auch irgendwie andere linke Gruppen ein, um mit uns dann in Austausch zu kommen, unter dem großen Titel What's Left of Europe. Genau, das erstmal der grobe Werbeblock, und dann haben wir natürlich auch regelmäßig Veranstaltungen, wie ab nächsten Montag dann immer 19 Uhr im Liebknechthaus, der Lesekreis Was ist die Linke? Was ist Marxismus? Und dann eben auch regelmäßig die Coffee Breaks, dann aber nicht mehr am Freitag, sondern... Der Termin ist noch nicht ganz sicher. Die Person, die das macht, die schwankt gerade eben noch zwischen Donnerstag und Mittwoch. Deswegen, wenn ihr da Lust habt, schreibt euch wirklich auf diese E-Mail-Liste dann oder folgt uns auf Instagram, Telegram. Dann wisst ihr Bescheid. Aber es wird auf jeden Fall um 16 Uhr im Café Alibi sein. Ob jetzt Mittwoch oder Donnerstag, ist noch nicht ganz sicher. Aber jetzt erstmal zu dem Bild, das wir hier haben. Ich habe natürlich vergessen, weiterzuschalten. Hier ist eine regelmäßige Veranstaltung. Nämlich der Bauernkrieg. Zum 500-jährigen Jubiläum beackert die Linke das verschollene Geschichtsfeld des Bauernkriegs wieder und versucht, dieses für ihre jeweilige Politik nutzbar zu machen. So wird 1525 zum ahistorisch linken Anliegen als Kampf gegen Ausbeutung von Mensch und Natur, die Fürsten von damals mit den gottlosen Tyrannen von heute gleichgesetzt und die Ahnen der Aufständischen als Agrarkapitalisten verschmäht. Was sieht die Linke in den Bauern von 1525 und wie blickten Marxisten wie Georg Lukács, Karl Kautsky und Ernst Bloch neben Marx und Engels auf den Bauernkrieg? Das war die Eventbeschreibung, die euch gewissermaßen allesamt in diesen Raum gelockt hat. Und jetzt will ich einfach auch mal direkt mit dem Vortrag beginnen. Mit einem Zitat. Ist der Brauch bisher gewesen, dass man uns für Leibeigene gehalten hat, welches zu erbarmen ist, angesichts dessen, dass uns Christus alle mit seinem kostbarlichen Blutvergießen erlöst und erkauft hat, den Hirten gleich wie den Höchsten, keinen ausgenommen. Darum ergibt sich aus der Schrift, dass wir frei sind und frei sein wollen. Diese Zeilen stammen vom dritten Artikel der sogenannten 12 Artikel der Memminger Bauern. Diese 12 Artikel wurden zum überregionalen Manifest der Aufständischen von 1525 und verbreiteten sich wie ein Lauffeuer im Reich. Innerhalb weniger Wochen bis zur Niederschlagung des Aufstands wurden diese 12 Artikel über 25.000 Mal gedruckt. Eine enorme Auflage für die damalige Zeit und für die kurze Zeit des Aufstands geschehen. Aus der Schrift ergibt sich, dass wir frei sind und frei sein wollen. Dieser Satz richtete sich gegen die Leibeigenschaft, nicht gegen Herrschaft an sich. Und dennoch ist darin ein Freiheitskampf ersichtlich, der mit dieser Aussage einen der ersten bewussten Ausdrücke in der Kontinuität bürgerlichen Denkens hat. Bürgerliches Denken ist hierbei revolutionär gegen die alte feudale Ständeordnung. Mein Vortrag hat den Anspruch, die Geschichtlichkeit dieser Aussage, also dass die bürgerliche Gesellschaft revolutionär ist, aus einer marxistischen Perspektive zu beleuchten. Den Unterschied zwischen dem gemeinen Mann von 1525 und dem modernen Proletariat aufzuzeigen. Es wird daher viele Aspekte des Bauernkriegs geben, die dabei in meinen Vortrag hinten runterfallen werden. Ich werde beispielsweise nicht eine detaillierte Ereignisgeschichte jetzt in diesem Vortrag machen, wo wir haarklein durchgehen, was jetzt irgendwie im Aufstandsgeschehen von vor 500 Jahren irgendwie passiert ist. Und ich werde auch ein wenig die Rezeption in der DDR hinten runterfallen lassen, aber darüber können wir dann gerne auch in der Diskussion eingehen. Also das muss jetzt nur, weil es im Vortrag nicht stattgefunden hat, heißt es nicht, dass es nicht in der Diskussion aufkommen darf, sondern das ist sogar sehr gerne gewollt. Genau. Und mein Fokus wird in diesem Vortrag also eher darauf liegen, das marxistische Verständnis von Geschichte und Geschichtlichkeit darzustellen, welche in Kontinuität zu den bürgerlichen Radikalen steht, in dem Anliegen, allgemeine menschliche Befreiung zu erreichen und doch ein Bruch darstellt, wie diese Freiheit unter neuen Umständen zu erreichen ist. Wer sich, wie ich, für den Bauernkrieg interessiert, hat für normal eine ruhige Nische für sich auf der Linken gefunden und nicht wirklich ein Publikum oder geschweige denn einen Gesprächspartner. Dieses Jahr ist es aber anders. Dieses Jahr jährt sich der Bauernkrieg zum 500. Mal und die Linke verspürt die Pflichtaufgabe, das sonst brachliegende Feld wieder zu beackern. Bemerkenswert ist beim diesjährigen Gedenken eine gewisse Diskrepanz zwischen dem Blick des klassischen Marxismus und der heutigen Linken. So sieht Andrew Drummond in einem Artikel in Jacobin Magazine eine transhistorische Wahrheit im Bauernkrieg am Werk, wenn er schreibt, dass wir doch alle wissen, wer die gottlosen Tyrannen von heute sind. Zitat Ende. Und der Bauernkriegsführer Thomas Münzer den Mut und die Überzeugung gehabt habe, sich ihnen entgegenzustellen. Jacobin sieht, das wird aus dem Artikel deutlich, durch die Geschichte hinweg Unterdrücker gegen Unterdrückte, Arm gegen Reich. Die damaligen Gegensätze würden genauso heute zählen. Auch in einem Gastbeitrag von Perspektive Online, der Zeitschrift des FKO-Milieus von Andreas Becker, wird zudem mit dem Widerstand gegen die Ungerechtigkeit der Welt eine weitere scheinbare Konstante über die ganze Menschheitsgeschichte hinweg aufgemacht. Die Protestierenden von heute würden zwar Sneaker statt Bundschuhe tragen, doch, Zitat, es sind erneut Bewegungen des gemeinen Mannes, der sich gegen ein System wendet, das nicht seinen Interessen dient. Zitat Ende. Die Bauern hätten zwar den Krieg verloren, doch es sei nicht umsonst gewesen, da Reformen dadurch eingesetzt hätten, die schlussendlich zum Zusammenbruch des Feudalismus geführt hätten. Denn, Zitat, Die Geschichte zeigt, wenn der Druck von unten groß genug ist, kann jedes noch so alte System ins Beben kommen. Zitat Ende. Vielleicht stimmen all diese Aussagen heutzutage wieder. Aber für Marx und seine Nachfolger in der zweiten Nationale sah ihr historisches Verhältnis zum vorkapitalistischen Bauernkrieg anders aus. Die Schwierigkeit bei der Rekonstruktion der marxistischen Perspektive auf 1525 ist durchaus, dass natürlich Marxisten wie Ernst Bloch und Karl Kautsky oder Friedrich Engels selbst immer wieder Analogien in ihren Werken zum Bauernkrieg zogen. Friedrich Engels nutzte nicht nur das historische Material Bauernkrieg, um erstmals den Marxismus auf die Geschichte anzuwenden. Die Methode sollte auch direkt in die Bewegung zurückwirken. So wollte Engels mit seinem Bauernkriegsbuch infolge der Niederlage der Revolution von 1848 eine revolutionäre Tradition in Deutschland aufzeigen und nutzte 1525 zugleich, um über die erlittene Niederlage seiner Zeit zu reflektieren. Nichtsdestotrotz ist Engels im Schlusswort seines Buches »Der deutsche Bauernkrieg« aus dem Jahr 1850 eindeutig. Zitat: Aber die beiden Revolutionen, die des 16. Jahrhunderts und die von 1848, sind trotz aller Analogien doch sehr wesentlich voneinander verschieden. Die Revolution von 1848 beweist, wenn auch nicht für den Fortschritt Deutschlands, doch für den Fortschritt Europas. Zitat Ende. Es mag erstmal komisch klingen, aber Engels sagt doch sehr deutlich in seinem Fazit, dass der Bauernkrieg zwar revolutionär war, aber im Kern nicht fortschrittlich. So beschreibt auch Georg Lukács, dass sich im mangelnden Klassenbewusstsein der Bauern, das mag auch erstmal irgendwie irritierend klingen, wenn Lukács das sagt, aber dass sich im mangelnden Klassenbewusstsein der Bauern das reaktionäre Wesen der Bewegung von 1525 zeigt. Gerade im nackten Existenzkampf bei der Gewaltanwendung sind die Fragen des Klassenbewusstseins die letzthin entscheidenden Momente. Gerade dass die Bauern mit brutaler Gewalt niedergeschlagen werden konnten, zeige Lukács zufolge, dass die Niederlage des Bauernaufstandes im fehlenden Klassenbewusstsein der Bauern begründet war. Denn Zitat: Denn das Berufensein einer Klasse zur Herrschaft bedeutet, dass es von ihren Klasseninteressen, von ihren Klassenbewusstsein aus möglich ist, das Ganze der Gesellschaft diesen Interessen gemäß zu organisieren. Und die Frage, die jeden Klassenkampf letzthin entscheidet, liegt darin, welche Klasse im gegebenen Augenblick über diese Fähigkeit, über dieses Klassenbewusstsein verfügt. Nicht, als ob dies die Rolle der Gewalt in der Geschichte ausschließen würde, als ob dies ein automatisches Sich-Durchsetzen der zur Herrschaft bestimmten Klasseninteressen, die in diesem Fall die Interessen der gesellschaftlichen Entwicklung tragen, garantieren würde. Und weiter: Der letzte Grund der Überlegenheit der Fürsten und damit der Schwäche der Bauern ist also die Möglichkeit der Gewalt auf der Seite der Fürsten gerade in diesen Klassenbewusstseinsfragen zu suchen, wovon selbst die oberflächlichste kriegstheoretische Untersuchung des Bauernkrieges jeden leicht überzeugen kann. Zitat Ende. Zur marxistischen Bauernkriegstradition gehört dabei genauso der Aspekt, den Ernst Bloch in seiner Biografie über den Theologen der Revolution von 1525, Thomas Müntzer, betont. Der Kommunist steht auf der Seite Münzers, nicht auf der von Luther. Denn Geschichte muss für den Marxismus gegen den Strich gelesen werden. Es sind weniger die schließlich gefestigten historischen Resultate relevant, als vielmehr das an verwirklichbarer Freiheit, was möglich gewesen wäre. Das ist das, was in diesen historischen Momenten eben untersucht wird, was wäre möglich gewesen. Da ist es für die Marxisten auch kein Hirngespinst gewesen, wenn auf die mögliche Verwirklichung der Interessen der revolutionären Kräfte um Münzer verwiesen wurde. Hier geht es eben viel verloren mit der steinistischen Formel, so, die man dann trotzdem immer wieder auch liest, so die Produktivkräfte waren noch nicht reif genug. So, das ist in letzter Instanz vielleicht richtig, aber es wird dem Ganzen dann nicht gerecht. Die historische Bedingung sind vorhanden, ja. Aber sie bestimmen nicht alles vor. Das subjektive Handeln von Menschen hat ein Gewicht und wirkt auf das Objekt menschlicher Gesellschaft zurück. Zu den Feinheiten, zu Blochs Marxismus, würde ich jetzt erstmal dreisterweise auf den Vortrag von Lasse verweisen, der eben am 21. Oktober stattfinden wird. Und ja, bevor wir jetzt zu einem kurzen Abriss des eigentlichen Ereignisses kommen können, sind die Entwicklungen vor dem Bauernkrieg für sein Verständnis aus einer marxistischen Perspektive wichtig. Für Marx und Engels sowie für die Marxisten der Zweiten Internationale ist hierbei der Begriff der bürgerlichen Gesellschaft mit all ihren umwälzenden Kräften von zentraler Bedeutung. So schrieb beispielsweise der oberste marxistische Theoretiker der Zweiten Internationale, Karl Kautsky, ausführlich in seinem Buch Vorläufer des neueren Sozialismus, wie der Bergbau die alte Form, wie im Feudalismus gewirtschaftet wurde, verunmöglichte, namentlich die Subsistenzwirtschaft. Subsistenzwirtschaft bedeutet, dass bevor die bürgerliche Gesellschaft sich ausgebreitet hatte, Bauern Dinge anbauten, welche sie zum Überleben brauchten und diese dann auch selbst wieder verbrauchten. Falls dann doch irgendwie durch günstige Wetterbedingungen eine gute Ernte ins Haus stand und dadurch ein Ernteüberschuss vorhanden war, wurde diese dann auf dem Markt verkauft. Aber es ist dennoch sehr wichtig, die landwirtschaftlichen Produkte wurden nicht zum Verkauf angebaut, sondern zum Verbrauch. Der Markt war netter Zuverdienst mehr nicht. Dieses gesellschaftliche Verhältnis des Mittelalters kam jedoch an seine Grenzen. Nehmen wir Kautskys Beispiel des Bergbaus. Durch den Bergbau und seinen enormen Bedarf an Bauholz für das Auszimmern der Minen und an Brennholz zum Schmelzen der Erze musste in den betroffenen Gebieten Handel entstehen, der ein komplett neues Prinzip mit sich brachte. Denn von nun an wurde ein Produkt produziert, um es auf dem Markt zu verkaufen. Beim Beispiel Bergbau. Die Wälder in den Bergbauregionen gaben schlicht nicht genug Holz her. Daher mussten von entfernteren Gebieten Holz eingekauft werden. Und auch gab es zum Beispiel einen enormen Bedarf an Weizen. Und der musste natürlich, an Getreide allgemein, zur Ernährung der Arbeiter in den Bergwerken. Und der musste auch von überregionalen Bauern eben mit denen gehandelt werden und eingekauft werden und dann dahin gebracht werden. Das bedeutet, auf einmal müssen Bauern auch Sachen anbauen, ohne dass sie direkt, oder nicht müssen, sondern sie machen es. Sie bauen diese Sachen an, damit sie sie verkaufen können. Und all das verunmöglichte die alte Subsistenzwirtschaft, da diese unmöglich die neue, hohe Nachfrage hätte bedienen können. Eine Arbeitsteilung setzte ein und ließ so früh die bürgerliche Gesellschaft in noch feudalen Strukturen sich entfalten. Aber nicht nur der Bergbau wälzte die alte Lebensweise um, die Arbeitsteilung reichte auch in alle anderen gesellschaftlichen Gebiete hinein. In Thüringen bauten beispielsweise Bauern die Pflanze Weid an zur Blaufärbung von Wolle, das mit Färbereien in ganz Deutschland gehandelt wurde. Und wenn man letztlich sich dann die Gesellschaft rund um den Bauernkrieg anschaut, gab es dann schon im 16. Jahrhundert kein gesellschaftliches Feld mehr, das nicht auf Handel angewiesen wäre. Und Handel heißt dabei allen voran auf eine arbeitsteilige und eine detailliert arbeitsteilige Gesellschaft. Kein Schmied konnte das Erz für seine Hufeisen selbst abbauen, all das Feuerholz zum Schmieden selbst abholzen. Kein Bauer konnte die Hufeisen für seine Tiere selbst schmieden. Kein Weber konnte die für die Wolle seiner Arbeit notwendigen Schafe selbst hüten. Sie alle waren darauf angewiesen, dass sie mit anderen handeln konnten. Die durch den Handel aufkommende Nachfrage nach Geld wurde wiederum durch den Silberabbau in den Bergwerken bedient, sodass die einzelnen Momente der Verbürgerlichung zu jener Zeit sich gegenseitig verstärkten. Und all das sind am Ende auch wieder bloß Beispiele für den allgemeinen Prozess, der in der Renaissance mit dem Handel der italienischen Stadtstaaten und der Hanse in Nordeuropa im 13. und 14. Jahrhundert einsetzte und über die mittelalterliche Gesellschaft hinaustreiben sollte. Diese innerhalb des Feudalismus aufkommende bürgerliche Gesellschaft, diese bürgerlichen Austauschverhältnisse waren so bereits eine soziale Revolution, die unbewusst die damalige Gesellschaft und damit das Selbstverständnis der Menschen in ihr grundlegend veränderte. Dadurch konnten auch mit der Zeit neue Ideen im gesellschaftlichen Austausch aufkommen, die zunächst unbewusst im Alltagsleben der Menschen einsickerten und erst später bewusst überhaupt wahrgenommen und gedacht werden konnten. Der erste bewusste politische Ausdruck, und politisch jetzt wirklich in Anführungszeichen, ist in dem Zusammenhang für die bürgerliche Gesellschaft die Reformation. Daher nennt Friedrich Engels auch in seinen Notizen zum Bauernkrieg 1884 die Reformation ausdrücklich die Revolution Nummer 1 der Bourgeoisie. Ideen greifen also in die Weltgeschichte ein und verändern so auch wieder die Bedingungen, in denen menschliches Handeln stattfindet. Die Reformation war hierbei eine Fortführung von Tendenzen, die mit dem Humanismus bereits in der Renaissance Anfang nahmen und die durch Martin Luther konsequent auf die Kirche angewandt wurde. Kautsky betont in Vorläufer des neuen Sozialismus, dass Luther dabei keine sonderlich kühnen Gedanken oder außergewöhnlichen Einsichten hatte, sondern schlicht die bereits in der Gesellschaft umherschwirrenden Ideen agitatorisch klug popularisierte. Allen voran Luthers Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen sollte im Bauernkrieg die Massen ergreifen. Sie beginnt direkt mit folgenden scheinbaren Paradoxon. Zitat: Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Zitat Ende. Das heißt, ein jeder Mensch ist durch den Glauben an Christus frei und gleich. Kein Papst, keine Kirche, keine weltliche Macht kann ihm vorschreiben, wie er zu Gott zu stehen hat. Diese Freiheit ist das direkte Verhältnis zwischen dem Gläubigen und Gott. Doch gerade weil der Mensch frei ist, kann und soll er auch aus Nächstenliebe anderen dienen. Und darin ist schon ganz viel drin, was in der Reformation noch über Religion vermittelt eben so sehr bürgerlich sich ausgedrückt hat. Nämlich sola fide, sola scriptura und sola gratia. Auf Deutsch allein durch den Glauben, allein durch die Schrift und allein durch die Gnade Gottes sind die zentralen reformatorischen Formeln, die eine Säkularisierung der damaligen Gesellschaft vermittelt durch die Religion mit sich brachten. Für die damalige Zeit waren das revolutionäre Ideen und Karl Marx schreibt zum revolutionären Wesen der Reformation in der Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie in seiner Einleitung dazu. Also, ja. Das mit dem Weiterklicken habe ich noch nicht ganz raus. Also Zitat Marx: Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht ersetzen. Die materielle Gewalt muss gestürzt werden durch materielle Gewalt. Allein auch die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst. Der evidente Beweis für den Radikalismus der deutschen Theorie als für ihre praktische Energie ist ihr Ausgang von der entschiedenen positiven Aufhebung der Religion. Zitat Ende. Diese positive Aufhebung der Religion, also dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen ist, hat also genau in der Reformation ihren Anfang genommen. Marx schreibt dazu weiter: Selbst historisch hat die theoretische Emanzipation eine spezifisch praktische Bedeutung für Deutschland. Deutschlands revolutionäre Vergangenheit ist nämlich theoretisch. Es ist die Reformation. Zitat Ende. Für Marx hat Luther die menschliche Knechtschaft aus Unterwürfigkeit besiegt, indem er an dessen Stelle die Knechtschaft aus Überzeugung gesetzt hat. Dazu schreibt er weiter: Luther hat den Glauben an die Autorität gebrochen, weil er die Autorität des Glaubens restauriert hat. Er hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt hat. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum Inneren gemacht hat. Er hat den Leib von der Kette emanzipiert, weil er das Herz an die Kette gelegt hat. Also es ist offensichtlich, für die menschliche Befreiung konnte die Reformation nicht das letzte Wort sein. Sie war ein erster Schritt im Bewusstsein menschlicher Freiheit und wie Marx schreibt: Aber wenn der Protestantismus nicht die wahre Lösung, so war er die wahre Stellung der Aufgabe. Darin, in der bewusst gestellten Aufgabe menschlicher Freiheit, war auch für Friedrich Engels die Reformation die erste siegreiche Revolution der bürgerlichen Gesellschaft. Während nun also die Reformation als siegreich angesehen werden kann, war der Bauernkrieg eine kritische Episode in ihr, eine Niederlage der Massen. Was aber war nun der Bauernkrieg konkret? In harten Fakten gesprochen war er ein überregionaler Aufstand, in dem eine 250.000 Menschen aus dem dritten Stand, Bauern wie niedrige Bürger, sich in sogenannten Bauernhaufen organisierten und dessen heiße Aufstandsphase bis zu seiner Niederschlagung wenige Wochen um Ostern 1525 umfasste. Und ich glaube, es ist auch wirklich wichtig, in einer Welt wie damals, die komplett vermittelt war über Religion, was es bedeutet hat, dass es um Ostern stattgefunden hat, dem höchsten christlichen Fest. Letztlich das Resultat war von diesen Viertelmillionen Menschen, die sich, ist alles eine Schätzung, man weiß nicht, wie viele Leute wirklich da waren, aber von diesen Menschen wurden letztlich 100.000 abgemetzelt und haben ihr Leben infolge dieses Bauernkriegs gelassen. Der Bauernkrieg war hierbei eine radikale Reformation. In meiner Einleitung habe ich bereits die 12 Artikel genannt. Diese Schrift ist in ihrer ganzen Aufmachung und Absicht durchdrängt von der Reformation. Es werden in den jeweiligen Artikeln gesellschaftliche Missstände der Zeit angesprochen, wie zu hohe Abgaben, die Verweigerung von Holzrechten für die Gemeinde, die Verweigerung von Jagd und Fischerei für den gemeinen Mann und auch ganz zentral die Forderung nach einer freien Wahl des Pfarrers durch die Gemeinde, um eben zu gewährleisten, dass das Wort Gottes, was damals eine extrem wichtige Bedeutung hatte, auch richtig gelehrt wird, einen richtig auch nahegebracht wird, weil das ist zentral für die Leute damals gewesen, das Seelenheil nicht im Hier und Jetzt, sondern im Jenseits muss gewährleistet sein und es kann nur durch einen richtigen Pfarrer gewährleistet sein. Deswegen möchte man die Macht haben, ihn zu bestimmen. So, und an den Seiten von diesen jeweiligen Artikeln befinden sich dann immer Randglossen in diesem Dokument, die mit Bibelverweisen die Rechtmäßigkeit der Forderung der Bauern untermauern. Also eine zutiefst reformatorische Argumentation. Sola Scriptura. Allein die Heilige Schrift könne herrschaftliche Abgaben und Belastungen begründen. So sind die 12 Artikel einerseits noch ein feudales Dokument. Sie sind doch die Forderung über den Glauben vermittelt. Und zugleich weisen sie auch schon über sich hinaus. Dadurch, dass sie diese Forderung weltlich, fleischlich anwenden wollen. Also die geistliche Reformation im Hier und Jetzt schon anwenden möchten. In der heutigen linken Rezeption wird ein radikaler Reformator und Bauernanführer über alle Dinge hervorgehoben. Und ich habe das auch vorhin, bevor die Veranstaltung losging, habe ich auch schon gehört. Ich weiß nichts über den Bauernkrieg, aber einen Namen habe ich gehört, Thomas Müntzer. Und fast unisono steht dann in den heutigen Zeitungsartikeln, in den heutigen linken Zeitungsartikeln allen voran, dass Müntzer seiner Zeit voraus gewesen sei und deshalb gescheitert sei. Das Interessante ist dabei, dass bereits im Jahr 1895 Karl Kautsky diesem Bild eigentlich entgegengewirkt hat, indem er diese Überschätzung der Bedeutung Müntzers in fast allen Bereichen des Bauernkriegs ansprach. Kautsky schreibt dazu wieder in seinem Buch Die Vorläufer des neueren Sozialismus: Es ist uns nicht gelungen, einen neuen Gedanken bei Müntzer zu entdecken. Also das bedeutet, er hat eigentlich nur das, was schon in der Gesellschaft vorhanden war, auch einfach gesagt. Da ist nichts Neues dabei. Worin Müntzer seinen kommunistischen Genossen, wie Kautsky sagt, der Reformationszeit, wie beispielsweise die Zwickauer Schwärmer, überragte, war nicht philosophischer Sinn oder Organisationstalent, sondern schlicht revolutionäre Tatkraft. Und vor allem, in den Worten Kautskys, staatsmännischer Blick. Müntzer war also kein Wirrkopf oder Sektierer. Er kannte vielmehr die bestehenden Machtverhältnisse seiner Zeit in Staat und Gesellschaft und kam dadurch zur Einsicht der Notwendigkeit von Gewalt, um dem Evangelium zum Durchbruch auf Erden zu verhelfen. Wir haben nun ausgiebig die frühe und noch in weiten Teilen unbewusst sich entfaltende bürgerliche Gesellschaft kennengelernt und auch haben wir gehört, welche expansive und revolutionäre Kraft sich mit ihr Bahn bricht. Oder in den Worten Karl Marx aus dem Kommunistischen Manifest, Zitat, sogar diesmal dran gedacht, weiterzuklicken: Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeois-Epoche vor allen anderen aus. Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihren Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst. Alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft. Alles Heilige wird entweiht. Und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen. Zitat Ende. Marx schrieb diese Zeilen im Jahr 1848, zu einer Zeit, in der die durch Arbeit vermittelte bürgerliche Gesellschaft bereits aufgrund der industriellen Revolution in Krise geraten war. Während die Reformation und in ihr der Bauerngeist noch alles durch Gott vermittelt verstand, war über 300 Jahre später das Bewusstsein von Gesellschaft über Gesellschaft ein bürgerliches. Die alte feudale Totalität, vermittelt durch Gott, wurde von der bürgerlichen Gesellschaft ersetzt durch die neue Totalität, Arbeit. Die soziale Revolution der bürgerlichen Gesellschaft, die sich über die Jahrhunderte erstreckte, ich habe da ja angefangen, so 13. Jahrhundert fängt das schon an, fand in der Reformation des 16. Jahrhunderts, die englische Glorious Revolution von 1688, der amerikanischen Revolution von 1776 und der französischen Revolution von 1789 ihre zur jeweiligen Zeit politischen Ausdrücke. Diese Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft am selbstbewusstesten in der Aufklärung führte dazu, dass der Mensch als einzig handelndes Wesen erkannt wurde. Gerade infolge der Französischen Revolution wurde Geschichte, also wirklich der Begriff Geschichte und auch was Geschichte für uns heute bedeutet, eine Entdeckung des 19. Jahrhunderts. Peter Preuß, ein Nietzsche-Kenner unserer gegenwärtigen Zeit, hat dazu mal geschrieben, dies bedeutete nicht bloß die Entdeckung einer Menge von Fakten über die Vergangenheit, sondern die Erkenntnis der Historizität des Menschen. Das lässt sich auch an der Wiederentdeckung des Bauernkriegs im 19. Jahrhundert sehen. Und interessant ist bei dieser Wiederentdeckung, dass der Bauernkrieg nach der Französischen Revolution in Deutschland von allen Seiten neu entdeckt wurde. Nach den Umbrüchen der Französischen Revolution 1789 bis eben Anfang des 19. Jahrhunderts schreibt selbst ein Katholik und Mitglied der Zentrumspartei, katholisch, monarchisch, antirevolutionär, wie Josef Edmund Jörg, ein Buch mit dem Titel Deutschland in der Revolutionsperiode von 1522 bis 1526. In den Jahrhunderten zuvor wurde der Bauernkrieg als eine große Tragödie ohne jeden Wert gedacht, als großer Fehler der Bauern, das Bauernschlachten als gottgewolltes Geschehen. So steht auf dem Mainzer Marktbrunnen, der 1526 infolge des Bauernkriegs errichtet wurde, an die Bauern gerichtet, O, bedenk das End. Niemand sollte den Aufstand wagen, niemand sollte Freiheit erringen wollen, weil allein der Versuch notwendigerweise im Blutvergießen und unendliches Leid enden würde. Die allgemeine Anerkennung der Aussage, O, bedenk das End, kam erst mit der Französischen Revolution zu ihrem Ende. Die frühe Neuzeit kann so als die Epoche der Entdeckung der Unfreiheit verstanden werden. Die Französische Revolution versuchte aktiv, diese gestellte Frage der Unfreiheit zu lösen, weshalb eben ein antirevolutionärer Katholik wie Josef Edmund Jörg nicht mehr einfach über den Bauernkrieg als eine Abfolge von gottgelenkten geschichtlichen Ereignissen hinweggehen konnte. Er musste ihn aktiv studieren, um die gottgewollte starre Ständeordnung zu verteidigen, weil es eben offenbar wurde, dass diese Ordnung nicht mehr einfach sein kann, sondern wie alles in der bürgerlichen Gesellschaft im Werden befindlich ist. Für die bürgerlichen Radikalen konnte Fortschritt in und durch Gesellschaft tatsächlich noch unbewusst stattfinden. Und hier ist der größte Knackpunkt zwischen der ersten Aufklärung der bürgerlichen Radikalen und der zweiten Aufklärung des Marxismus. Es hätte den Marxismus wahrscheinlich nie gebraucht, hätte es eine Entwicklung in der bürgerlichen Gesellschaft nicht gegeben, die aber schon immer keimhaft in ihr angelegt war, namentlich die industrielle Revolution. Der Tendenz nach ging nämlich bis dahin die Annahme der Bürgerlichen auf, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung tatsächlich den Wohlstand aller erhöht. Die bürgerliche Gesellschaft funktionierte allen voran deshalb, weil sie eben nicht auf persönliche Bände, persönliche Bände ist wirklich etwas, was im Feudalismus ganz zentral ist. Da warst du ja wirklich mit diesem Lehenseigentum. Du hast eigentlich anfangs wirklich auch Frondienste geleistet gegenüber deinen Grundherrn, weil er dich anfangs darum gebittet hat und dann mit der Zeit wurde das irgendwie zu einer festen Pflicht und Das waren also persönliche Bände im Feudalismus, die noch eine starke Bedeutung hatten. Aber in der bürgerlichen Gesellschaft sind es eben nicht mehr diese persönlichen Bände, nicht mehr Sympathie oder Nächstenliebe, sondern nacktes Eigeninteresse jedes Einzelnen. Sie alle haben durch ihre Arbeit nur ihr eigenes Vorankommen im Sinn, und doch führte dieser Eigennutz dazu, dass die gesamte Gesellschaft mehr Wohlstand hatte. Um bei den vorigen Beispielen zu bleiben, die Stoffe vom Weber sind qualitativ hochwertiger, das Brot vom Bäcker schmackhafter und das Hufeisen ist überhaupt erst schmiedbar durch den arbeitsteiligen Bergbau. Kein Mensch könnte allein all diese Tätigkeiten ausführen, und noch dazu macht die Arbeitsteilung die Sachen effektiver, günstiger und eben auch noch besser. Auch waren Manufakturbesitzer in ihrem Profitstreben darauf angewiesen, ihr Kapital in neue Arbeiter zu investieren. Dadurch standen die Arbeiter in Lohn und Brot, und die Manufakturbesitzer hatten wieder eine erhöhte Produktivität, konnten mehr produzieren und damit auch wieder mehr Profit machen. Und was konnten die mit dem Profit wieder bloß machen? Ja, sie mussten ihn und konnten ihn bloß in neue Arbeiter investieren. Diese erhöhte Nachfrage nach Arbeitskraft steigerte also zugleich den Wert der verkauften Ware der Arbeiter, nämlich ihre Arbeitskraft, wodurch dann wirklich beide Seiten von diesem Handel der Tendenz nach profitieren konnten. Und dann die industrielle Revolution. Sie brachte die bürgerliche Gesellschaft in Krise, dadurch sie dieser gegenseitige gesellschaftliche Vorteil, den ich gerade eben beschrieben habe, in Widerspruch mit sich selbst geriet. In den Worten von Max Horkheimer: Die Maschinen haben anstatt der Arbeit die Arbeiter überflüssig gemacht. Seit ihrer Entstehung ging die gesellschaftliche Rechnung nicht mehr auf. Ein unbewusster Fortschritt konnte nicht mehr einsetzen. Denn seit der industriellen Revolution tritt die lebendige Arbeit mit der toten Arbeit in Konkurrenz. Und die Marktreflexe unterminieren den Wert der Arbeit. Und also damit auch den Wert der Ware der Arbeiter. Diese Entwicklung war katastrophal für die Arbeiter. Denn in einer Gesellschaft, in der sie nur qua Arbeit teil sind, verloren ihr Eigentum, wenn man so will, ihr Eigentum Arbeit, massiv an Wert. Erneut, Horkheimer: Die Maschinen haben anstatt der Arbeit die Arbeiter überflüssig gemacht. Und genau da greift der Marxismus diese historisch gestellte Aufgabe von uneingelöster menschlicher Freiheit in diesem Moment auf, die mit der Reformation erstmals bewusst gestellt wurde. Dann mit den weiteren bürgerlichen Revolutionen, der Glorious Revolution, der amerikanischen Revolution, französischen Revolution, immer ihren jeweils politischen Ausdruck fanden. Doch, wie ich schon anfangs jetzt gesagt habe und mehrfach betont habe, die soziale Revolution setzte viel früher ein, selbst bevor sie in der Reformation ihren ersten bewussten politischen Ausdruck fand. In den Worten von Marx: Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Zitat Ende. Unter den neuen Umständen der industriellen Revolution entstanden das moderne Proletariat und der moderne Begriff des Sozialismus. Der Marxismus war in diesem Moment der schärfste Kritiker dieser Bewegung Sozialismus, von der er zugleich selbst ein Teil war. Denn ein unbewusster Fortschritt der Gesellschaft konnte, wie noch bei den bürgerlich-radikalen, worauf die bürgerlich-radikalen noch gewendet haben, nicht ein unbewusster Fortschritt, konnte durch den Kapitalismus als Krise der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr möglich sein. Und deswegen muss im marxistischen Verständnis auch die Abfolge von politischer und sozialer Revolution umgekehrt werden. Der Proletarier ist im Prinzip Bürger. Er hat Eigentum. Seine Arbeitskraft, seine Arbeit kann er als Ware verkaufen. Und letztlich sind Proletarier nur scheinbar eigentumslos. Dieses Eigentum also, ihre Arbeitskraft als Ware, macht die Proletarier zu einem vollständigen Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft, währenddessen noch irgendwie eben in damaligen Gesellschaften so wirklich in Stände gedacht wurden, dass man sagt, okay, es gibt gewisse Zuordnbarkeiten, gibt es das alles nicht mehr. Es gibt nur noch diese Sache von Arbeit, und das ist alles, was die Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft ausmacht. Dadurch ist der Proletarier vollständiges Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft. Es gibt kein proletarisches Bewusstsein, das sich in der bürgerlichen Gesellschaft allmählich und wichtig automatisch ausbreiten könnte. Wie das bürgerliche Bewusstsein sich im Feudalismus über die Jahrhunderte ausgebreitet hatte und an dessen Ende dann nur noch eine politische Revolution die feudalen Überreste beseitigen hätte müssen. Aufgrund dieses fehlenden intrinsischen proletarischen Bewusstseins bedarf es zuerst der politischen Revolution, die bewusst eine soziale Revolution erzwingt, in deren Folge die freie Assoziation aller Produzenten ohne jeden Zwang, ohne Herrschaft, kurz die Freiheit verwirklicht werden kann. Dieses transzendentale Bewusstsein des Proletariats über ihr Dasein als Klasse, welche alle Klassen aufheben soll, wird dabei erst durch die Organisierung der Arbeiterbewegung und im stattfindenden Klassenkampf erzeugt. Wenn nun Linke den Bauernkrieg zu einem transhistorischen Anliegen machen, ohne die Veränderung in Geschichte zu erkennen, sorgen sie mit ihren Ideen auch dafür, dass sie Recht behalten. Und das ist ein Problem. Für Marx und Engels war Geschichte zwar die Geschichte von Klassenkämpfen, aber nur dadurch, dass sie erkannten, dass diese vergangenen Kämpfe zum Klassenkampf ihrer Zeit führten, der sich jedoch fundamental von den zuvorigen Kämpfen unterschied. Das moderne Proletariat im Marxismus ist eine politische Kategorie, die sich durch ihr Bewusstsein auszeichnet. Die Reformation und Münzer als Radikaler in ihr waren der notwendige politische Ausdruck der sich bereits gesellschaftlich entfalteten Verhältnisse. Sie waren ohne Frage revolutionär, doch das moderne Proletariat, welches erst im Kapitalismus durch die industrielle Revolution entstand, ist eine politisch zu organisierende und damit zu erzeugende Klasse. Münzer mag aus deutscher Sicht eine revolutionäre Tradition aufmachen, aber diese Tradition hatte einen klaren Bruch zum Marxismus. Der Bruch besteht in der neu gestellten Frage des Erreichens allgemeiner menschlicher Freiheit unter der neuen Bedingung der in Krise geratenen bürgerlichen Gesellschaft, des Kapitalismus. Eingangs habe ich erwähnt, dass vielleicht die Aussagen heutiger Linker stimmen würden, dass die Tyrannen aus dem Bauernkrieg, dass der seit Menschengedenken bestehende Kampf von Unterdrückern und Unterdrückten auch unsere Aufgabe sei. Es wäre das Schlimmste, was einer Linken passieren könnte. Und damit würde ich das Ganze auch an euch richten und einfach mal so das jetzt öffnen. Und ihr könnt gerne Fragen stellen, Kritik äußern, Irritationen mitteilen, mit Marx-Zitaten um euch werfen, wie ich, worauf ihr Lust habt. Ja, deswegen. Danke. Weniger eine Frage, sondern mehr so, also schon die Frage, ob du vielleicht nochmal was genauer erklären kannst, weil also du bist eingegangen auf Lukács und auf irgendwie diese Analyse von ihm, ob diese Bauernbewegung so oder ob man das als Klasse benennen kann oder nicht. Und ich habe mich da einfach so ein bisschen drin verloren dann beim Nachdenken und ich wollte fragen, ob du das nochmal so breiter erklären kannst, was genau er dazu gesagt hat. Und ich glaube, also da ist erstmal wichtig, dass er ja eben sagt, okay, es hat in dem Sinne einen Grund, warum die Bauern damals verloren haben, nämlich dass sie, weil sie in ihren Klassenbewusstsein als Bauern zu jener Zeit nicht die Möglichkeit hatten, irgendwie, das war nicht dafür geeignet, eine gesamte Gesellschaft als Stütze dafür zu dienen. Dass man tatsächlich sagt, so wie eben das bürgerliche Denken diese Stütze hat, dass man sagt, so okay, alle Leute sind über Arbeit gleich und können darüber eben handeln und sind dadurch irgendwie fähig, Verhältnisse einzugehen. All das war jetzt bei den Bauern noch nicht vorhanden. Es gab natürlich diese Ideen, dass sie erkannt haben, okay, Münzer sagt so, alles soll allen gehören und so. Aber es fehlt ein bisschen die Fundierung dazu, dass das tatsächlich auch in der Masse der Bevölkerung irgendwie gegriffen hätte. Deswegen war es dann auch so, das ist das, was Lukács auch schreibt, wenn er sagt, der letzte Grund der Überlegenheit der Fürsten und der Schwäche der Bauern ist also die Möglichkeit der Gewalt auf Seiten der Fürsten gerade in den Klassenbewusstseinsfragen. Es gibt immer so wunderbare Beispiele, dass auf einmal, es gibt den Truchsess von Waldburg, irgendwie im Bauernkrieg, eine ganz zentrale Figur, der eigentlich so rumgegangen ist und immer diese ganzen Bauernherde zerschlagen hat. Und oftmals musste der einfach nur, es gesagt werden, ah ja, der Truchsess kommt, und dann sind die auseinandergegangen und waren so, okay, nee, fuck off, ich will mein Leben nicht irgendwie verlieren wegen dem Scheiß. Also es gab gar nicht die Bereitschaft dazu, wirklich sich für die Sache zu opfern. Das ist vielleicht der falsche Begriff, aber es ist gewissermaßen, dieses Bewusstsein war so los, es war einfach nur, okay, im Prinzip hat man eine Unzufriedenheit mit Umständen in der Zeit ausgedrückt, die halt, man hat gesagt, so, ja, die ganzen Abgaben, die wir haben, das ist nicht mehr nicht mehr akkurat zu dem, was in der Schrift steht. Also die Leute waren noch komplett in diesem christlichen Denken drin, dass sie sagen, so Gott bestimmt doch, was jetzt hier zu sein und was nicht. Und das, was uns die Grundherren hier abknüpfen, das ist nirgendwo begründet. Aber dennoch ist es so, in dem Sinne ist es ja fast eben so eine radikale bürgerliche Auslegung davon, die aber noch nicht so diese Basis hatte, dass das tatsächlich eine ganze Gesellschaft hier tragen können, dass die Leute auch selbst daran glauben, dass das möglich wäre. Ja, also dazu würde ich auch noch sagen, dass das Problem ja auch an dem Punkt war, dass ja, also der Bauernkrieg, da haben sich ja die Bauern nicht als Klasse vereinigt quasi, genau, sondern das waren eben über Jahrzehnte halt verschiedene Aufstände von Bauern einzelner Dörfer und die, oder einzelner Regionen. Und die haben sich eben, also die konnten sich auch nicht zusammen organisieren, weil das Bauerntum damals in Deutschland eben sehr lose in verschiedenen Regionen eben an seinen Feldern gearbeitet haben und die Informationen, also man konnte halt nicht über ganz Deutschland halt mit der Informationstechnik damals tatsächlich sich als Klasse organisieren. Naja, so ein bisschen stimmt das tatsächlich, also man muss dazu sagen, natürlich in diesem Bauernkrieg gab es ja dieses Manifest, es gab diese 12 Artikel. Also es gab tatsächlich, dass die Leute eigentlich alle sich interessanterweise, egal, irgendwie die haben, es gibt diesen einen Artikel, den ich ja auch vorgelesen habe, der Artikel 3, der sich gegen die Leibeigenschaft richtet, dass die sagen, ja okay, hey, wir wollen die Leibeigenschaft abschaffen, und diese Artikel verbreiten sich eigentlich über ganz Deutschland hinweg, auch innerhalb dieser 4 Wochen, die letztlich diese Kernzeit dieses Baumkriegs in Deutschland umfasst hat. Aber du hast recht ja, dahingehend, dass das im Prinzip wirklich noch in den Strukturen waren, die eben oftmals so, ja, wir haben diesen einen Bauernhaufen, und die wussten teilweise nicht, was der andere Bauernhaufen macht. Aber das ist schon das Interessante eigentlich, dass es, was ich sagen wollte mit diesem Artikel 3, also selbst in Gegenden, wo es gar keine Leibeigenschaft gibt, übernehmen interessanterweise die Bauern die Forderung dieser 12 Artikel, weil die halt Angst haben davor, dass die dahin wieder zurückfallen können. Also es ist schon ein Freiheitskampf, der in einem gewissen Bewusstsein stattfindet, dass die sagen, ey, wir als gemeiner Mann haben diese Sachen. Aber es ist wirklich, wie du auch sagst, es ist eine gewisse Lokalboniertheit vorhanden, dass die eben am Ende so sind, so, ja, okay, wenn es gibt so Beispiele, dass dieser Truchsess nicht immer nur mit Gewalt gegen die Bauern vorgegangen ist, sondern auch Verträge ausgehandelt hat und denen auch große entgegenkommen ist. Und dann waren manche Bauern so, ja, guck, wir haben doch jetzt das, was wir haben wollten, wir zahlen jetzt weniger Abgaben, wir haben jetzt wieder unsere Holzrechte, das ist zum Beispiel in der Region, wo ich herkomme, in Ansbach, hat das dann nicht der Truchsess gemacht, sondern der damalige Markgraf hat dann irgendwie die Holzrechte den Bauern wiedergegeben. Natürlich ab dem Moment, wo dann der Bauernkrieg wieder abgestumpft ist, hat man dann noch 1-2 Jahren diese Holzrechte wieder einkassiert. Und das ist halt schon so, okay, also es hat schon dieses Bewusstsein darüber gefehlt, aber im Großen und Ganzen möchte ich dir zustimmen, aber es ist schon... Ja, das Problem ist ja auch, dass die Bauern eben sehr abhängig von ihren Führern waren, weil die meisten halt nicht mal daran denken konnten, irgendwie diese Artikel tatsächlich zu lesen. Aber ja, neben dir ist eine Frage, sorry. Ja, können wir mal weiter, wenn ich das ein bisschen mache. Nein. Danke auf jeden Fall für den Vortrag. Ich muss sagen, ich habe deine Kritik am Ende nicht verstanden, oder wie ich es verstanden habe, ist deine Kritik, dass, wenn sich heute auf den Bauernkrieg bezogen wird, die historischen Unterschiede nicht gesehen werden. Und dass man das deswegen, und ich frage mich, also ob da der zentrale Punkt für dich ist, dass eben die Leute damals keinen revolutionären Kampf geführt haben, aus eben all diesen Gründen, die gerade diskutiert wurden, und dass das für dich der zentrale Unterschied ist, oder habe ich das falsch verstanden? Das ist tatsächlich eine sehr tricky Question. Ich verstehe auch, ich glaube, dass das Argument auch wirklich nicht so einfach zu entfalten ist. Deswegen, ich verstehe komplett, was vielleicht da ein bisschen die Schwierigkeit ist, das zu verstehen. Aber es war eine revolutionäre Handlung, die stattgefunden hat. Also das ist schon erstmal wichtig. Aber was marxistische Denker wie Georg Lukács zum Beispiel betonen, sagt so, okay, das mag revolutionär gewesen sein, aber diese Bauern hatten nicht dieses notwendige Klassenbewusstsein, dass das tatsächlich auch eine ganze Gesellschaft hätte tragen können. Und in dem Wesen waren sie reaktionär, weil sie dann doch in Teilen eben hinter Fortschritte, die schon längst eigentlich in der Gesellschaft etabliert waren, zurückgefallen sind. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Und das Problem eigentlich so an der Rezeption der heutigen Linken des Bauernkriegs ist tatsächlich, dass sie eben nicht unterscheiden zwischen einer bürgerlichen Gesellschaft, in der die Wette noch aufgeht, in der tatsächlich noch Fortschritt einfach so unbewusst stattfinden kann, so weil tatsächlich die Entwicklungen, das ist das, was ich gesagt habe, mit dass auf dem, dass eben tatsächlich, wenn man den Arbeitsmarkt so sieht, dass tatsächlich eigentlich so die Leute einfach immer mehr bezahlt bekommen haben, weil die einzige Möglichkeit war, produktiver zu werden, mehr Arbeiter einstellen waren. Und jetzt auf einmal, so das ist eben das Neue mit der Industrialisierung, das ist das Neue mit dem Kapitalismus, dass auf einmal, das gab es bei den Bauern noch nicht, da war es tatsächlich so, okay, wenn da eine Krise stattgefunden hat, war die Krise deswegen, weil ein Ernteausfall da war, weil die Leute tatsächlich gehungert haben. Aber jetzt im Kapitalismus ist es ja eine komplett andere Art, sondern es ist ja Überproduktion und irgendwie hat man eigentlich ein en masse an Waren, wo man ja eigentlich sagen könnte, das würde ja ausreichen, dass man jeden irgendwie ernährt. Und dennoch gibt es so auf einmal, dass das Leute irgendwie auf der einen Seite eben in der bürgerlichen Gesellschaft in Krise jetzt in einem anderen Kampf sich befinden eigentlich. Weil tatsächlich währenddessen ja so jetzt davor, wenn man jetzt im Bauernkrieg redet, ist es tatsächlich so, es ist ein Kampf gegen einen Unterdrücker, der wirklich sich in der Person festmachen kann. Es ist der Fürst, es ist dann wegen mir aus das Kloster, das irgendwie die Grundherrschaft über dich ausübt. Aber jetzt ist ja tatsächlich eher so, dass sich im Kapitalismus das eine gesellschaftliche Herrschaft ist, dass tatsächlich die Menschen es sind, unbewusst, die sozusagen Umstände schaffen, die sie zu Handlungen zwingen, die sie gar nicht wollen. War das eine Antwort auf deine Frage? Ja, so also mehr oder weniger, aber vielleicht, also hast du so eine eindeutige Antwort darauf, ob du sagen würdest, dass du es grundsätzlich schlecht findest, wenn Leute sich auf den Bauernkrieg oder wenn man sich von links mit dem Bauernkrieg auseinandersetzt und darauf bezieht, weil ich finde die Frage so ein bisschen, ich habe jetzt noch niemanden, der aus der Beschäftigung mit dem Bauernkrieg eine konkrete Praxis für heute abgeleitet hat, also ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Geschichtsspielerei und deswegen habe ich so, also frage ich mich, ob du das jetzt prinzipiell schlecht findest oder ob du das, also dass es so eine teilweise positive Rezeption der Linken gibt? Ich glaube, dass die Frage ist wirklich das Wie. Wie wird das rezipiert? Und ich glaube, das ist auch die ganze Kritik, die ich habe, weil ich habe jetzt wirklich über das letzte Jahr, auch schon davor, habe ich mich sehr viel mit dem Bauernkrieg beschäftigt, weil das einfach ein extrem spannendes Feld ist, gerade weil das dieser Umbruchmoment auch erst ist, dieser erste Umbruchmoment, der so die bürgerliche Gesellschaft dann mit der Reformation auch bewusst irgendwie in die Welt erklimmen lässt. Aber das Ding ist ja tatsächlich, wenn man eine Analogie setzt und sagt, so das ist derselbe Kampf. Und also, wie gesagt, die Marxisten haben ja auch durch die Bank weg, haben die allesamt sich mit dem Bauernkrieg beschäftigt. Und ja, haben auch natürlich so gesagt, das ist dienlich für unsere Bewegung irgendwie. Das August Bebel hat zum Beispiel in seinen 9 Monaten Haft, die er wegen Majestätsbeleidigung in Zwickau eingesetzt hat, hat er auch ein Buch geschrieben über den Bauernkrieg und hat gesagt, so das ist das ich verwerte damit die Zeit sinnvoll für die Partei. Das ist jetzt wichtig für die Gegenwart, weil man daraus Sachen ableiten kann. Aber es ist halt tatsächlich, wenn man heutzutage allen voran die Sachen die ich jetzt gelesen habe, in Jacobin Magazine oder auch bei Perspektive Online, die ich eingangs erwähnt habe, die setzen das gleich. Die sagen tatsächlich, dass Münzer gewissermaßen schon ein moderner Sozialist gewesen wäre. Und das war er nicht. Es ist tatsächlich, es ist wichtig, diesen Unterschied zu sehen, dass die bürgerliche Gesellschaft davor hätte aufgehen können und jetzt es einfach eine neue, neu gestellte Aufgabe ist, die sich dadurch ergibt. Und das ist, ich würde sagen, es kommt wirklich darauf an, wie man sich mit dem Bauernkrieg beschäftigt. Ja. Ich glaube, Also meine Frage geht auch in die ähnliche Richtung. Ich wollte auch fragen, was ist hier überhaupt dann der Sinn, sich mit dem Bauernkrieg zu beschäftigen heute noch? Oder sollte es nicht eher quasi was sein, was man vergessen oder zurückliegen lassen kann? Und ich, das klingt jetzt eben gut, wenn Bebe so sagt, das ist dienlich für die Partei, dass ich mich hier hinhocke und über den Bauernkrieg rede. Aber mir ist auch nicht ganz klar, wie eine sozialistische Bewegung diese Geschichte verwertet hat. Ich glaube, da ist auch tatsächlich der Unterschied. Man könnte sagen, vielleicht macht es gerade eben heute auch, kann eine Linke gar nicht sinnvoll den Bauernkrieg verwerten. Weil dieser, also es ist ja tatsächlich die Sache, warum schreibt Bebel, oder warum kann Bebel schreiben, okay, das ist jetzt sinnvoll, das zu verwerten. Man bezieht sich auf bereits stattgefundene revolutionäre Bewegungen, die Aufschluss darüber geben, dass damals war eine ganz große Diskussion eben, die aufgekommen ist, okay, was ist jetzt denn eigentlich so das Wichtige? Also was ja gestärkt wird immer in diesen Schriften der Marxisten im Bauernkrieg ist so, okay, die Gesellschaft ist schon, hat schon die Träume, die sie zu verwirklichen hat, hat sie schon, sie muss bloß das erkennen, gewissermaßen. Also es ist diese Entwicklung, dass tatsächlich, ich habe gleich gerade meinen Gedankenfaden verloren. Kannst du mal deine Frage wiederholen? Die Eingangsfrage wäre gewesen, die du ja quasi schon abgelehnt hast, wäre, ob man den Bauernkrieg vergessen kann. Also ob da überhaupt irgendwas Relevantes ist, ob es überhaupt Sinn macht, sich damit zu beschäftigen oder ob das quasi nur auf Fehltritte geht. Und dann hast du eben angeführt, sozialistische Bewegung, Bebel hat sich damit beschäftigt. Aber also nun ist es schön, wenn Bebel sagt, das ist super wichtig für die Partei, weil aber es ist ja quasi, du hast ja ausgeführt, es ist quasi der gescheiterte, unvollkommene erste Versuch einer bürgerlichen Revolution, die dann besser gemacht wurde. Ja. Das ist doch eine Randanekdote. Das ist doch wirklich, das wirkt doch nicht relevant. In dem Sinne ist es heutzutage auch wirklich nicht relevant. Es hat auch einen Grund, warum Leute tatsächlich nur jetzt so diese komische Pflicht verspüren, die bemerken das, ach ja, irgendwie ist der Bauernkrieg, haben sich mal Marxisten damit beschäftigt. Aber ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich, es bekommt eine andere Relevanz, wenn man erkennt, okay, man ist selber in diesem Kampf für die Befreiung der Menschheit und man blickt zurück, es gab schon mal Kämpfe, die irgendwie so ähnlich, in ähnlicher Natur waren und dann schaut man sich an, okay, dass das nicht eingegangen ist. Und tatsächlich in dem Sinne wird aus dem für Marxisten mit der Auseinandersetzung mit dem Bauernkrieg ersichtlich, dass ein großes Problem damit ist eben, dass es eben kein Klassenbewusstsein gab, in dem Sinne, dass tatsächlich so diese Sache tragen hat können. Und das ist natürlich in dem Moment, wo es tatsächlich hart auf hart kommt, ist das ein Lehrstück darüber. So, und Klassenbewusstsein heißt auch ganz zuvorderst für die Marxisten immer auch Geschichtsbewusstsein. Und das ist auch, die Sache ist auch, das schreibt beispielsweise Walter Benjamin in seinen Thesen über die Geschichte. So eine wichtige Waffe für den Marxismus war auch immer nicht nur die Hoffnung, dass es besser werden kann, dass sozusagen, wenn man sich rein auf diese, auf die Zukunft verlassen würde, wie es dann später in dem Fortschrittsglauben der Sozialdemokratie sich ausgedrückt hat, befindet man sich gewissermaßen ewig in diesem Vorzimmer der Geschichte. Man kann das sich wunderbar heimlich einrichten, weil die Geschichte wird es ja eh richten, es wird ja eh alles immer besser werden und die nächste Generation wird es besser haben als wir. Aber die Aufgabe, die ja auch darin besteht, eben das in den Kampf reinzubringen, aufzuzeigen, diese Jahrtausende von Unterdrückung können gerecht werden. Wir können das rächen. Es mag sein, das unterscheidet sich groß von dem Argument, was ich davor eigentlich in den ganzen Vortrag aufgemacht habe. Aber also natürlich gibt es diesen Rachemoment, der irgendwie da mitschwingt. Und das ist ein scharfes Schwert in dieser marxistischen Bewegung gewesen, was Benjamin anführt, was ein Problem ist, wenn man das eben aus der Hand gibt, wenn man einfach sagt so, ja, jetzt lassen wir mal die Vergangenheit Vergangenheit sein. So, es kommt schon darauf an, dass am Ende wirklich ein Moment in Geschichte erreicht werden kann, wo wirklich all das, wo wir jetzt durchlebt haben, wo auch Münze durchlebt hat, wo auch Spartakus irgendwie in Rom erlebt hat, wo das wirklich dann am Ende alles Vorgeschichte sein wird, zu dem Moment, wo wirkliche menschliche Geschichte beginnt. Und natürlich muss die erst erreicht werden. Und da ist dann, gibt es natürlich diese Kontinuität durch die Geschichte durch. Es gibt einen Grund, warum sich irgendwie Luxemburg und Liebknecht und Mehring und die ganzen Leute irgendwie anfangs zum Spartakusbund zusammengefügt haben. Es soll durchaus sich darüber bewusst werden, dass es einen Kampf gibt für menschliche Befreiung, der schon sehr lange anhält. Aber dennoch, die Art und Weise, wie das Problem gestellt ist, ist ein neues. Und das Problem ist, wenn man sich vorstellt, dass gewissermaßen wir immer noch in dieser Geschichte leben würden, wo es wirklich diesen einen Fürsten gibt, der alle unterdrückt, wo es wirklich diesen einen Kapitalisten gäbe, der irgendwie so das arme Proletariat unterdrücken würde, dann führt diese Art, so über Geschichte zu denken, dafür, dass man niemals irgendwie zum eigentlichen Problem kommt. Nämlich tatsächlich, dass das Problem darin liegt, dass wir eigentlich über unsere gesellschaftlichen Verhältnisse unterdrückt werden im Kapitalismus. Und das ist das Neue. Wir sind eigentlich im Prinzip so nah an menschlicher Freiheit wie nie zuvor und doch so weit entfernt. War das eine Antwort? Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine Frage, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, was deine Kritik an der heutigen Rezeption vom Bauernkrieg ist. Sollte ich fragen, was glaubst du, was ist der Grund, dass den Leuten bei Jacobin oder so schwer fällt, diese Höhe von Marx, Lukács und so, von irgendwie einer marxistischen Kritik zu erreichen? Also warum schaffen die es nicht irgendwie, die Sachen auf dem Level zu adressieren? Sind die irgendwie zu dumm einfach nur oder... Nein, gar nicht. Also ich glaube, da würde man den Leuten auch wirklich nicht gerecht werden. Also wenn ich diese Punkte angebracht habe, dann war es auch nicht, um zu sagen, ach ja, oh Mann, sie dumm. Sondern das Moment dahingehend ist auch tatsächlich, es gibt einen Grund für den Regress auf der Linken, wovon wir alle Teil sind. Also, keine Ahnung, das, was ich hier gerade eben gemacht habe, ist im Prinzip einfach nur ein großer Bildungsvortrag, der wirklich nichts irgendwie dazu beiträgt, außer wirklich diese Bildung zu geben, so was mal Marxismus, wie das Verständnis des Marxismus in diesem Verhältnis war. Und das Problem ist ja tatsächlich, es fehlt ganz viel, was eigentlich eine Basis war, worauf die damaligen Marxisten aufbauen konnten in ihren Schreiben, in ihrer Kritik, in ihren Nachdenken über den Bauernkrieg. Und das waren Sachen wie, dass es irgendwie eine wirkliche Bewegung gab, die eine Massenpartei beispielsweise in Deutschland hatte mit der SPD, die tatsächlich aktiv Leute organisiert hat, eigenständig organisiert hat, losgelöst von kapitalistischen Interessen und tatsächlich auf dieses Ziel hingearbeitet hat, nämlich, dass man gewissermaßen alle Klassen aufhebt, dass man die Revolution macht und eigentlich beginnt erst nach der Revolution die richtige Arbeit. Weil dann ja wirklich die Frage ist, dann stellt sich die Frage erst so, okay, wie weiter? Dann ist ja dann muss ja diese Sozialrevolution auch bewusst irgendwie umgesetzt werden. Und das kann auch wirklich sein, dass nach dem Umsturz gewissermaßen so dieses Klassenbewusstsein so schwach sein könnte. So, das ist wirklich alles ein Konjunktiv gerade eben, dass man am Ende halt einfach wieder dafür, dass die Menschen dafür sorgen, dass sie einfach wieder Kapitalismus, weil das Einzige ist in den Kategorien, in denen sie denken, wieder aufbauen werden. Und das Problem halt natürlich jetzt ist so, wenn man als Linker über diese ganzen Sachen redet, das habe ich ja auch schon bei Engels gesagt, er hat dieses Bauernkriegsschrift gemacht, um tatsächlich in seine Bewegung zurückzuwirken, um tatsächlich aktiv den Kampf so für menschliche Befreiung, für Emanzipation, für Freiheit irgendwie vorantreiben zu können. Und halt natürlich auch darin irgendwie ein Verständnis der damaligen Linken irgendwie auch so, die sich auch mit diesem Bauernkrieg, weil das eben diese Tradition war, mit der man sich damals irgendwie 1848, 300 Jahre dazwischen war jetzt im Großen und Ganzen nicht so viel so mit Revolution, deswegen musste man ja so weit nach hinten zurückgehen, hat sich damit beschäftigt. Und eine Schrift, die ganz zentral war, war von Wilhelm Zimmermann. Das war auch der große deutsche Bauernkrieg, den er geschrieben hat. Und das wurde damals von allen Linken eigentlich gelesen, weil die auch da eben darüber nachgedacht haben. Und im Prinzip von Wilhelm Zimmermann kommt eigentlich auch tatsächlich, also Wilhelm Zimmermann war ein Radikaldemokrat auf der Linken, dann auch bei der Paulskirchen beim Paulskirchenparlament 1848 von der Revolution, war der auf der ganz linken Seite und hat sich eben für Volkssouveränität, für eine Republik und für all das eingesetzt. Und er kommt eben zu diesem Punkt, wo er sagt, so, Münzer war seiner Zeit voraus. Und gewissermaßen, dass diese Ideen so einfach so aufploppen könnte. Und das ist diese genaue Intervention, die Engels damals mit seiner Schrift eigentlich macht, dass er sagt, so, nee, also er war nicht seiner Zeit voraus, sondern er war einfach nur der bewusste, oder nicht der bewusste, sondern der revolutionärste Ausdruck von Entwicklungen in Gesellschaft, die damals schon stattgefunden haben. Er war eigentlich komplett in seiner Zeit. Und das ist so diese Intervention, die damals gemacht werden konnten, weil es tatsächlich noch auf der Linken diesen Freiheitskampf gab. Und deswegen musste man auch gewissermaßen über Geschichte nachdenken und was es bedeutet. Und da war so, das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil heutzutage ist die Frage, gibt es noch diese eigenständige Organisierung? Gibt es noch das, wo nicht dann am Ende einfach nur darauf zurückläuft, dass man sagt, okay, die Gesellschaft, wie es damals von Marxisten gedacht wurde, soll selbst sich organisieren können. Und darauf arbeiten wir hin. Jetzt ist ja eher so, dass wenn von Organisierung der Arbeiter geredet wird, dann ist das Ziel für sich irgendwie eine Wählerschaft aufzubauen. Dann ist das Ziel, die sollen uns beim nächsten Mal wählen und wir kümmern uns dann um euch. Es ist ja, glaube ich, auch so, dass tatsächlich Sören Pellmann hier in Leipzig ist ein gutes Beispiel dafür, weil er nennt sich der Kümmerer. Und es ist auch wirklich, also es ist wirklich auch löblich, dass er das ist. Aber das ist nicht das, was für die Marxisten gewissermaßen das Ziel war. Das Ziel war, dass die Leute sich gefälligst selbst kümmern können, dass Gesellschaft selbstständig ohne irgendeine zwischengeschaltete Instanz miteinander interagieren kann. Ja. Vielleicht, um darauf nochmal zu enden, für mich das Zitat ganz gut, was auch mich auf den Gedanken gebracht hat, dass es so wirkt, als würdest du sagen, man könnte diese ganze Geschichte liegen lassen. Dieses Ding mit den Sneakern und den Bauernschuhen, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ging, aber das fand ich eigentlich relativ illustrativ, dass ja auch, also man könnte es ja auch als Krise sehen oder als Problem sehen, wenn sich heutige Linke oder in den Bauernkrieg wiedererkennen. Also wie du es schon angesprochen hast, du hast quasi die Masse, die sehr desorganisiert ist, die sehr leicht zerschlagen werden kann. Du hast diese Momente, dass es an sich ein gescheiterter Prozess ist. Du hast dann gleichzeitig diese gewisse... Also ich finde dieses Bild ganz gut von so... Das mit den Sneakern, weil so dieser so ein gigantischer Protest vom Amazon Tower habe ich so vor Augen. Ja. Und das eben, ja, also das ist schon ein bisschen, wie man sich einen Bauernkrieg heute vorstellen würde. Und es ist eben nicht, was ein sozialistischer Kampf wäre. Also in gewisser Weise haben die Leute schon recht, wenn sie sagen, ja, wir sind wie die Bauern damals. Genau, und das wäre aber ein Problem. Also das ist das genau, was ich ausdrücken wollte. Achso, ja. Gerne. Und das ist ja auch irgendwie spannend, dass ja gerade in den USA der große Protest so unter dem Titel No Kings irgendwie stattfindet, ja auch irgendwie halt so mehr auf so eine Abschaffung von irgendwie Feudalherrschaft, was ja einfach nicht der Fall ist. Genau, aber wo ich eigentlich hinauf wollte, bei dem Kümmern, wie war so der Zwischenschritt dann? Also genau, Kümmern ist heute so, dass die Ansicht auf der Linken und in der Linkspartei zum Beispiel. Und genau, wie war dann zum Beispiel die Sicht in der DDR auf den Bauernkrieg? Es gab 450 Jahre das große Jubiläum, wo ja dann auch das Panorama eingeweiht wurde. Genau, ja. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, dass eine Frage anfangs in eine komplett andere Richtung gegangen ist. Ich habe mich schon darauf eingestellt, darauf zu antworten. Und auf einmal kommt DDR noch um die Ecke. Ich glaube, was man natürlich erstmal sagen könnte, wie die Marxisten vielleicht dieses Verhältnis von Kümmerer, wenn man so will, eingesetzt hat. Und das war immer so, okay, die Handlung, die man macht, war darauf ausgelegt. Also so, sind so Sachen, die wunderbar natürlich in so Diskussionen bis heute noch von Revolution oder Reform irgendwie stattfinden. So, der ganze Punkt ist so, dass diese Momente natürlich, also wie würde man gewissermaßen einen Arbeiter erreichen? Nicht indem man sagt, du musst die Revolution machen und du musst jetzt gewissermaßen dein Leben und dein Blut irgendwie opfern. Und nee, natürlich ist dieser Moment schon, dass diese Momente von Reform, dass tatsächlich diese Verbesserung im Kapitalismus, die auch vorangetrieben werden von der Sozialdemokratie oder vorangetrieben wurden, besser gesagt, natürlich auf ein Ziel vermittelt waren. Deswegen sollte das immer noch mehr gefordert werden. Nicht nur das, sozusagen, nicht nur das, was irgendwie gerade eben einem zugestanden wird, nicht nur das, sondern es ist gewissermaßen, es war immer auf dieses Ziel vermittelt, okay, und am Ende muss die Revolution irgendwie, nicht die Revolution per se als Ziel dastehen, sondern es ist tatsächlich, darauf muss das vermittelt sein, dass eben die Gesellschaft als Ganzes aufgehoben werden kann. Und der Moment, den du ja danach doch angesprochen hast mit der DDR-Rezeption, da kommen tatsächlich diese ganz viele Momente rein, dass man sagt, so, okay, der Bauernkrieg war eine Fortschrittsbewegung. Und dass das irgendwie das Eigentliche war, was dann das Gute daran ist, dass nämlich dann irgendwie, ja, es war so, es hat dann dazu geführt, dass infolgedessen irgendwie Reformen durchgesetzt wurden und dass das Ziel gewesen wäre. Dann, damit wird man ja den Aufständen von 1525 gar nicht gerecht. Das Ziel von denen war nicht auch so am Ende so, dass die, wenn gesagt wird, okay, es soll diese Freiheit geben, dann heißt das ja schon, dass da mehr war als nur so, okay, wir sterben jetzt, damit wir halt ein bisschen mehr Waldzugang haben oder dass die Allmende nicht irgendwie uns weggenommen wird. So, das ist alles da drin. Aber in der DDR wird dann auf einmal eben aus Münzer dieser quasi moderne Sozialist gemacht, der schon immer irgendwie den Kommunismus geprägt hat. Und natürlich wird gerade auch in der DDR diese ganzen religiösen Aspekte von Münzer, dass er irgendwie ein Mystiker war, dass er irgendwie daran geglaubt hat, dass man irgendwie nicht nur über die Schrift, sondern auch durch den Geist irgendwie einfach nur in Träumen, dass ich dort irgendwie den Menschen offenbaren würde. Das wird alles rausgekickt, weil das irgendwie nicht ins Bild passt natürlich für einen säkularen Arbeiter- und Bauernstaat. Und das ist, wird der Sache natürlich auch nicht gerecht, weil natürlich ist Münzer und auch der Bauernkrieg und auch die Reformation noch komplett irgendwie ein Produkt, das das Herauswachsen aus diesen feudalen Strukturen darstellt und deswegen noch komplett über Gott alles vermittelt, aber es weist auch schon darüber hinaus, weil eben auf einmal eine Säkularisierung einsetzt mit der Reformation und halt Münzer war in dem Sinne auch einfach nur eine andere Kolorierung eines Reformators. Aber was ihn eben am meisten unterschieden hat zu Luther war, dass er erstens die Schrift, das Evangelium verwirklichen wollte im Hier und Jetzt, währenddessen Luther darauf bestanden hat, dass es eben erst im Jenseits verwirklicht werden kann. Also Erlösung wird es nicht im Hier und Jetzt geben. Das hat Luther verwehrt, sondern er hat gemeint, natürlich, also er ist davon ausgegangen, die Apokalypse sei nahe und deswegen müsse man jetzt alle Ungläubigen töten. Das ist tatsächlich das, was er in vielen Schriften sagt. Und die Ungläubigen und halt der Antichrist waren für ihn alle Leute, die eben nicht diesen Grundsatz von dieses, was dann auch so später von den Marxisten als Kommunismus bezeichnet wird, nämlich dass allen alles gehören soll, diese Allmende angewandt auf die ganze Gesellschaft. Deswegen hat er gesagt, deswegen kann das jetzt schon im Hier und Jetzt erreicht werden. Also das ist natürlich so der weitestgehende Schritt, so währenddessen Luther natürlich sehr klug irgendwie agiert, indem er zuerst irgendwie in seinen Schriften eben diese Freiheit predigt und damit ja eigentlich auch den Grundstein legt für den Bauernkrieg. Also der Bauernkrieg ist eigentlich undenkbar ohne diese Idee der Reformation. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt ansatzweise die DDR damit beantwortet habe. Aber ich glaube, die DDR musste natürlich, für die DDR war Münzer dahingehend halt gut und wichtig, weil er sich gut gemacht hat als einen sozialistischen Vorkämpfer, der irgendwie dann diese Nation, die ja doch irgendwie keine Nation sein wollte, doch irgendwie eine Stütze sein konnte. Okay. Ja, mach gern du zuerst. Dann. Also, okay. Okay, ich muss jetzt erstmal kurz ausholen. Gerne. Also die große Analogie, beziehungsweise die große Tragik, die Engels ja zwischen dem Bauernkrieg und der bürgerlichen Revolution von 1848 macht, ist ja... 17. Was? Nein, 1848. Ach so, ja, sorry. Ja. Ist ja, dass sich in beiden Revolutionen das Großbürgertum und das mittlere Bürgertum eben nicht, was ja eigentlich in ihrem Interesse wäre, die Macht erkämpft hat, sondern sich eben gegen die restliche Gesellschaft auf Seiten der Feudalfürsten gestellt hat. Mhm. Und später sehen wir ja dann auch zum Beispiel in der Novemberrevolution, dass ja auch die Arbeiterparteien, also zumindest ein Großteil der Arbeiter, eben vertreten durch die SPD, eben nicht während der Revolution die Macht an sich gerissen hat, sondern eben auch zusammen mit den Überresten der Feudalherren, also halt so der DNVP und den ganzen Kaisertreuen und allen, und der Bourgeoisie eben die Weimarer Republik, also eine bürgerliche Demokratie, gegründet haben. Ist dann nicht eigentlich das, was man dem dann entnehmen kann, eigentlich nur, dass die Deutschen halt ein Versagervolk sind, oder ohne großes revolutionäres Potenzial? Weil wir sind ja zum Beispiel bei den Bolschewiki eben, dass das russische Proletariat waren halt 5% der Bevölkerung, 10% der Bevölkerung, und die haben trotzdem es geschafft, die Macht an sich zu reißen. Ja, aber das ganze Punkt ist ja so, Engels beginnt ja wirklich seine mit der Einleitung, wo er sagt so, hey, ich möchte euch zeigen, dass ihr genau das nicht seid. Ihr seid nicht ein Versagervolk, sondern ihr seid wirklich ein Volk, das eine revolutionäre Tradition hat. Und das, dann geht es ja eher darum, okay, wie diese Klassendynamiken sind und das, was du eben auch beschrieben hast, dass dann sich in 1525 das Bauerntum... Das Bauerntum als revolutionäre Kraft gewissermaßen, ja, ich weiß, was du meinst, dass das Bürgertum sich gewissermaßen dann gegen sein Interesse mit den Fürsten verbündet hätte, in Form von Luther. Das ist eher wirklich diese Analogie, die er nutzt, um halt mit seiner eigenen Niederlage klarzukommen. Er ist tatsächlich so, also nicht klarzukommen, sondern tatsächlich darüber zu reflektieren. So, da liest er gewissermaßen seine Zeit in die Vergangenheit rein. Und er sagt aber auch am Ende ja wirklich das, weswegen ich das zitiert habe, dass er dann sagt, so, okay, aber diese Analogien darf man nicht auf die Spitze treiben. Es ist nicht so, dass das jetzt so etwas ist, was wirklich dasselbe wäre. Sondern erst, also wenn man so will, zeigt sich dann nämlich auch, dass sich in der weiteren Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft kommt ja sowas auf wie ein Absolutismus. Und natürlich da kommen dann diese Fürsten auf, die wirklich so sich stellen. Aber das alles ist dann, wenn man so will, ist dann dieses Fürstentum. Ja, scheint noch so ein feudales Überbleibsel, weil das begründet sich alles aus Gottes Gnadentum und hast nicht gesehen. Aber in der Art und Weise, wie das funktioniert, ist dann letztlich der Absolutismus eine sehr bürgerliche Art der Herrschaft, weil das eben so diese bürgerlichen Austauschverhältnisse auf einmal sehr klar regelt, indem zwar, okay, ist der Monarch absolut gesetzt, aber es gibt Gesetze, an die sich alle halten müssen. Und das ist so, dahingehend wird dann auch so sehr viel ausgebaut, so der Staat wird zentralisiert und all diese Momente werden ja dann auch von Engels in anderen Schriften gelobt und tatsächlich gesagt, okay, das hat tatsächlich einen Fortschritt in Geschichte mit sich gebracht. Aber Fortschritt ist ja auch nicht das letzte Ziel des Marxismus gewesen. Deswegen ist das jetzt auch gar nicht so wichtig. Aber wenn man so will, der Fortschritt ist durchaus in der bürgerlichen Gesellschaft stattgefunden, der dann letztlich das ermöglicht hat, nämlich menschliche Freiheit zu erringen, wirklich jetzt so in dem Kampf, der dann letztlich ansteht in der mit dem modernen Proletariat. Weil also Engels schreibt ja zum Beispiel auch, es gibt ein Proletariat oder proletarische Elemente irgendwie im Bauernkrieg, aber zeitgleich schreibt er, glaube ich, 1847 das nennt sich Entwurf des kommunistischen Glaubensbekenntnisses, dass es eigentlich dieses moderne Proletariat eben erst durch die Einführung der Maschine eingekommen ist. Und das, was natürlich mit diesem Begriff des Proletariats gemeint ist, ist tatsächlich so, okay, dieser Versuch irgendwie Freiheit schon im Hier und Jetzt zu erkämpfen. Und das ist das, was damit gemeint ist. Aber diese Analogien damit, da muss man wirklich sehr vorsichtig und auch immer genau schauen, was damit gemeint ist. Ja, das Problem, also was ich halt damit meinte, ist, dass wir in den vergangenen Revolutionen in Deutschland immer sehen, dass jede revolutionäre Klasse, die theoretisch die Chance gehabt hätte, die Gesellschaft oder die soziale Revolution herbeizuführen, das eben am Ende nicht getan hat. Ich weiß nicht, du hast gerade eben schon, ist das ein Wortbeitrag dazu? Also ich glaube, dann zu sagen, die Deutschen sind einfach zu dumm oder zu, weiß ja, also ich mag auch mega viele Deutsche nicht. Und wenn ich nach Frankreich gucke, bin ich auch so, oder nach Italien, ich bin so, wow, ihr macht Generalstreik und ihr so, lol. Aber also das ist jetzt schon... Das war auch sehr polemisch, natürlich. Aber es zeigt sich ja schon in der deutschen Geschichte, dass die revolutionären Bewegungen am Ende halt immer einknicken. Aber dafür kann man ja die Gründe suchen und man findet sie und kann, glaube ich, sehr viel daraus lernen. Ja, also ich wollte ja wissen, ob du vielleicht eine Theorie dazu hast, warum das so ist. Warum das? Ich glaube, dieses Einknicken ist ja tatsächlich auch das, finde ich ganz spannend, dass es das an den Deutschen festmacht. Also 1848 oder nach 1848 schreibt doch Marx seinen 18. Primär, und da schreibt er ja, das passiert in Frankreich ja genauso. Es sind Tendenzen, eben Klasseninteressen, die dazu führen, dass dieses Einknicken stattfindet und nicht irgendwie ein deutsches Wesen. So, so. Ich glaube, das ist schon immer ganz wichtig zu sehen, und natürlich, weswegen er ja dann auch irgendwie nach einer deutschen revolutionären Tradition sucht, ist ja schon, weil er gewissermaßen Mut machen will, dass es etwas gibt und dass es eben genau nicht an einem deutschen Wesen liegen würde. Also deswegen sucht er ja genau auch diesen Bauernkrieg auf. Um das ja zu zeigen, hey, ihr habt eine Tradition, ihr seid mal dafür aufgestanden. Ja, es wirkt halt nur so für mich, als würden diese revolutionären Klassen in den Fällen eben oft auch einfach gegen ihr eigenes Interesse, gegen ihren eigenen Herrschaftswillen handeln. So, ja, Elli, willst du darauf antworten? Ich meine, ich habe ja gestern so ein Juli-Zitat rausgesucht für eine Einladung, und eigentlich passt das da ganz großartig rein, weil da auch nochmal betont wird, dass der deutsche Idealismus immer gesehen wird als diese Verkopfung und total unpraktische Philosophie, aber das war sie eben faktisch nicht. Also natürlich erstmal, dass in den Texten es auch durchaus auch sehr praktische Einwürfe gab von Kant, von Hegel, aber auch natürlich einfach, weil sie die französische Revolution als auch ihre Revolution verstanden haben. Dass wir überhaupt so zurückgucken und sagen, ah ja, und da sind die Deutschen und es waren dann die deutschen Probleme, das ist natürlich quasi eine komplette Rückprojektion. Und irgendwann dann im 19. Jahrhundert würde ich immer davon ausgehen, man hat hier eine globale bürgerliche Revolution gewollt. Und insofern sind zum Beispiel Hegel, indem er so ein großer Napoleoner ist, durchaus ein radikaler Revolutionär. Und ich sehe da eigentlich quasi, also dass man von einem deutschen Scheitern spricht, ist vermutlich sehr ein Problem, wie man von einer französischen Revolution als rein französische und nicht eine europäische spricht. Und in dem Sinne dann ja letztlich eine internationale. Also wenn man sich auch gerade diese Verknüpfungen der Revolution damals ansieht, es gibt eigentlich, amerikanische und französische Revolution ist das beste Beispiel. Es gibt irgendwie Leute, die sowohl beim amerikanischen Unabhängigkeitskrieg kämpfen mit Lafayette, der dann später auch bei der französischen Revolution eine Rolle spielt. Und da eben durchaus in beiden Sinne irgendwie den Anspruch hatte, diese liberale Aufgabe irgendwie zu erfüllen. Und nämlich halt tatsächlich Freiheit voranzutreiben. Und das ist ja der Moment, der mit 1848 eintritt, dass auf einmal die Bürgerlichen eben dieses Einknicken haben, was du ja erwähnt hast, dass man dann eben so, wenn das man davor die ganze Zeit wirklich die revolutionäre Klasse war, über Jahrhunderte hinweg, dass man dann eben auf einmal aufgrund von den eigenen Interessen so sich sagt, okay, wir wollen ja unser Eigentum behalten. Und dann muss man eben in Austeritätsmaßnahmen hin, okay, ich bevor ich jetzt mein ganzes Hemd abgeben muss, schneide ich halt meinen linken Ärmel ab. Und halt das wirklich so, deswegen gibt es dieses in Reihe fallen mit den Großfürsten gewissermaßen 1848. Weil eben auf einmal eine bewusste Arbeiterklasse aufgekommen ist, die tatsächlich diese Frage stellt von das kann auch nicht das Ende von menschlicher Freiheit sein. Währenddessen natürlich Bürgerliche zu dem Zeitpunkt sagen, doch, es ist erreicht. aber nicht in Deutschland. Also die deutschen Bürgerlichen hatten zumindest nach Marx, was ich gestern so ein bisschen gelesen habe, mehr Angst vor dem französischen Proletariat als vor dem deutschen. Und man kann ja jetzt auch nicht abstreiten, dass in der Gesellschaftsentwicklung die Deutschen so im 19. und 20. Jahrhundert schon immer so ein bisschen hinterher waren, was das alles anging. Also wir sehen ja zum Beispiel, in Frankreich gab es so schon Anfang des 19. Jahrhunderts so 8 Revolutionen und die sind dann eben am Ende in der Republik geendet, in der bürgerlichen Demokratie, während Deutschland eben bis nach dem Ersten Weltkrieg eben immer noch diese feudalen Rückstände hatte eben im Kaiserreich. Genau, aber das ist ja wiederum, interessanterweise kann man da wieder den Rückschluss ziehen, warum beispielsweise dann Engels auch den Bauernkrieg schreibt. Weil er sagt, so für ihn ist das mit ein Grund, dieses ganze Zurückwerfen und auch diese Stärkung von einer eigentlich schon toten, von einem toten Fürstentum, aber durch den Sieg des Fürstentums über diese Massen führt es dazu, dass dass halt Deutschland gewissermaßen ein bisschen hinterherhinkt. Ja. Und das ist ein Versuch von ihm, das zu erklären. Aber am Ende geht es bei denen nie darum, irgendwie so irgendwelche nationalen Fragen zu klären, sondern es geht am Ende darum, tatsächlich diese ganzen Kämpfe international zu verstehen und als einen Kampf tatsächlich, als eine einzige große Bewegung zu verstehen. Und da hilft es, glaube ich, wirklich nicht, wenn man dann in ein nationales Klein-Klein verfällt. Weil das ist tatsächlich so, natürlich ist es dann für die jeweilig spezifischen Kämpfe in den jeweiligen Ländern extrem wichtig gewesen und deswegen ist man dazu verfallen, aber am Ende war es derselbe Kampf. Und das ist eher so dann die Frage, okay, wie kann man das überwinden, dass es irgendwie eine gewisse deutsche Rückständigkeit gäbe. Aber es liegt ja nicht im Wesen, sondern tatsächlich gab es ja 1848 genauso. Es ist in Ordnung. Ich glaube, wir müssen da auch nicht so weit drauf rumreiten. Deutsche spirituell ein schlechterer, geknechteter Mensch ist. Aber ich glaube, da können wir gerne danach auch noch bei einem Kaffee oder so ins Gespräch dazu kommen. Ich wollte noch ein was kurz in die Richtung fragen, es tut mir leid. Nämlich einfach bloß in die Richtung Frankreich war, ja, wie du auch schon meintest, halt aus der Entwicklung heraus mit dem Absolutismus ein Zentralstaat. Mhm. So, und den gab es in Deutschland halt einfach bis zum Kaiserreich nicht und selbst im Kaiserreich eigentlich noch nicht. Weswegen ja auch dann zum Beispiel in Italien und auch in Deutschland beide so die SPD und auch die italienische Partei immer sehr für Zentralstaaten waren ja schon eher auch ein großer Fokus. Ob da vielleicht auch so ein bisschen so diese, man macht jetzt doch lieber erstmal so Klick und schaut, dass man jetzt erstmal einen gescheiten Zentralstaat hinkriegt, um da vielleicht mehr Entwicklung besser reinzukriegen. Also du meinst jetzt so nicht im Marxismus, sondern du meinst jetzt so in diesen jeweiligen Bewegungen, dass zum Beispiel 1848 erstmal ein Nationalstaat in Deutschland gefordert wurde, die Schaffung dessen. Vielleicht, kann man durchaus sagen, aber am Ende für den Marxismus waren das immer nur Umstände, mit denen man eben zu arbeiten hatte und die Aufgabe bleibt dieselbe. Das ist jetzt echt ein sehr schwaches Schlusswort. Okay. Dann sage ich vielen Dank, dass ihr alle da wart. Und kommt gerne noch zur Coffee Break am Freitag. Kommt zum Lesekreis am Montag oder schaut einfach vorbei. Tschüssi.